Abschnitt 6 von Akademische Gedichte. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Akademische Gedichte von Johann Philipp Lorenz Witthof. Abschnitt 6. Der Gedanke. Jülich 1744 im August. Es kleide den Freigeist, die Seele verprahlen, er nenne die Lüge Verstand. Mich lüstet, ihr Denken pindarisch zu malen, das Wahrheit und Tugend erfand. Mich locken die Reize, die du mir gepriesen, o Vater, o göttlicher Freund, dein Muster erheitert, wie wenn mich auf Wiesen im Frühling die Sonne bescheint. Ich wage noch jung, anapästische Weisen der denkenden Seele zu weihn. Ich könnte dich nimmer entschuldigter preisen, denn Denken, mein Vater, ist dein. Wem sann sie wohl in den chaotischen Höhlen, im Schlafe der Geisterwelt nach, wo Trägheit, die fesselt chimärische Seelen, das Finstre durch Dunkelheit brach? Wer hielt sie gewaltig in engen Bezirken, wen scheute der möglichste Blick und suchten Gedanken nach außen zu wirken, wer rief sie tyrannisch zurück? Wie, da sie dir Fülle der Freiheit genossen, so ging ihr die Freiheit vorbei, sie lebt nun so fest im Gehirne geschlossen, in ihrem Gefängnisse frei. Wer könnte sie, kann sich selber auch binden, wer schreibt ihr ein Mittelmaß vor? Sie schleudert sich ähnlich von Blitzen und Winden, von Höllen zu Himmeln empor. Da wachsen Gedanken in greuliche Weiten, wer misst den entsetzlichen Raum? Olympen in ihren unendlichen Breiten, Olympen umfassen ihn kaum. Hier tändelt ein anderer auf Ameisenpfaden, mein Vater, er wird mir zu klein. Ihm könnten die Häuser der kleinsten Maden behaupten, Provinzen sein. Wie wird uns der Große so völlig und richtig daheim ins Gedächtnis geführt, und hält man den Kleinen, der schwärmte so flüchtig, am seidenen Drahte geschnürt? Wie müssten also die nestorischen Alten so reich an Gedanken nicht sein, berechnete jeder das beste Verhalten, er fände die Größe wie klein. O, dass man so viele, die Geister bewirten, für Särge so mühsam ernährt, das fühlende Leben verachteter Hirten ist endlich der Sinne noch wert. Noch würdig des Atems, gefällige Sitten verwehren den Funkenverstand, so findet man Adel in strohernen Hütten, doch blöder, wie Busbeck ihn fand. Was ist es, warum sich die Pöbel bewerben, das, was mir am Affen gefällt? Sie speisen und schlafen und freien und sterben, moralische Nullen der Welt. Entgeisterte, flüchtet unehrlich von hinnen, erbeutet Verwesung und Grab. Wie fügte sich das dithyrambische Sinnen, wie kam ich so niedrig hinab? Ja, Vater, indem ich dein Wesen besinge, so findet sich überall Geist. Mein Tadel der Dummheit ist dir zu geringe, der dir nichts Erhebliches weist. Beklägliche, die mit erstickten Begriffen, mit Augen, die nimmer gesehen, im Schlummer das stygische Wasser beschiffen und sterben in ihrem Entstehen. Ich sehe die Säule von tauglichen Werken, dir, Vater, zum Ruhme geweiht. Die lässt mir ermunternd die Würde bemerken, die wirksame Geister erfreut. Die Kerne der Wahrheit, nicht Hülsen und Rinden, erwählest du, pflichtengetreu. Du denkest geläufig und denkest aus Gründen und denkest unermüdet und neu. Entdonigt der Schwindel sektierischer Dünste, die spielen mit Einsicht den Ball, beleuchtest du sonnenhell Sprachen und Künste der Wahrheit ergebener Vasall. Ich möchte dich sitzend im Morgentau schildern, gewiss ein erstaunliches Meer, erstaunlich und nimmer erschöpflich an Bildern, umgib dich und braust dir umher. Unendliche Tiefe, dich will ich ergründen, ich, der ich nur Bäche befuhr? Was kann doch die suchende Seele nicht finden, sich selber umblinzelt sie nur. Dich dauret und deine sokratische Stille der Toren unnötiger Lauf. Dir schließt sich noch ferne pandorische Fülle in klaren Vermutungen auf. Du siehest die Riesenbegriffe der Alten und Babylons steigende Pracht, den Seneca hörest du Tugend erhalten, worüber Demokritus lacht. Dein Körper ist ruhig, von äußerem Lichte, auch nimmt er vom Schalle nichts ein. noch scheinet er, ähnlich des Maros Gerüchte, voll Augen und Ohren zu sein. Du ließest am Meere die Völker entstehen, die siegreich in Deutschland geblüht. Du forschest alle kamönischen Höhen und singst ein hesperisches Lied. Du hast unermüdet am römischen Schmucke der Alten den Vorzug erneut und einen der edelsten Kaiser vom Drucke der päpstlichen Füße befreit. Die Rechte, den Schöpfer nach Lehre zu preisen, erfordert uns, was wir verstehen. Beschützest du gründlich in neuen Erweisen, die schmälte der Arge. Geflissener die Wahrheit als Münze zu wägen, so sprachst du für Unschuld ein Wort. Es raffte den eifrigen Zänker dagegen, so Schmähsucht als Eigennutz fort. Ich sehe sie, deine so mancherlei Schriften, so sehr es an Presse gebricht. Das heißt Obelisken für Ewigkeit stiften, so stirbt man im Tode noch nicht. Doch trotze die Wissenschaft keinem Kamele. Hier tragen, da denken ist Trieb. Doch deine so billig mitleidige Seele hat Menschen untätig sie lieb. Du bleibest so sehr auch Begriffe verbinden, doch immer von fröhlicher Art und mehrenteils einsam im Ernsten ergründen, doch angenehm, edel und zart. Hat je dich der Hochmut, ein Spötter am Kleinen, ein Sklave der Größe gereizt? Hat je dein Bejahen und je dein Verneinen auf Habsucht und Lüste gegeizt? Und leitet dich Inbrunst an göttliche Liebe, dann eilest du dankend herzu. Dann denkst du, wie himmlisch unendliche Triebe, wer malt sie, wer fühlt sie, wie du. Dann muß sich dein Inneres zum Tempel bequemen, dein Priester ist Demut und Geist, dein Opfer mag einstens die Lüge beschämen, die Schelke vortreffliche heißt. Wie kannst du so herzlich die Menschen bedauern, wenn Laster mit Strafe noch prahlt, vornehmlich, wenn Arge die Güte belauern, die Kröten, die Milten uns malt. Ich danke, du hast mir das denkende Leben bei Zeiten ins Edle gebracht und aus den natürlichen, üblen Geweben die Kette der Künste gemacht. Holdselig hast du mir zum Glanze der Wahrheit die schwächlichen Augen gewöhnt und frühe mich gegen die blendende Klarheit mit schattigem Lorbeer gekrönt. Du hast mich mit Tugend und Weisheit beraten und ihre Befehle gelehrt. Das sind meine Laren und deine Penaten, die Freiheit und Frömmigkeit ehrt. O Vater, du hast mir in allen Bezügen das Beste zu Wege gebracht. Ich habe dir dennoch so lange geschwiegen und dir nur zu Danke gedacht. Ende von Abschnitt 6. Aufgenommen von Sonja.